Erster Moses rief ganz Israel zusammen und sagte zu ihnen, ihr habt gesehen, was der Herr in Ägypten mit dem Pharao, seinen Dienern und seinem ganzen Land gemacht hat. Zweiter, ihr habt die großen Taten, die großen Zeichen und Wunder mit eigenen Augen gesehen. Dritter, aber bis heute hat der Herr euch keine Einsicht gegeben, um zu verstehen, keine Augen, um zu sehen, und keine Ohren, um zu hören. Vierter, ich führte euch 40 Jahre in der Wüste, eure Kleider wurden nicht alt, und eure Schuhe gingen an euren Füßen nicht kaputt. Fünfter, ihr hattet kein Brot zu essen, noch Wein oder starkes Getränk zu trinken, damit ihr wusstet, dass ich, der Herr, euer Gott bin. Sechster, als ihr hierher kamt und Sihon, der König von Heschbon, und Og, der König von Baschan, uns bekämpften, da besiegten wir sie. Siebter, wir nahmen ihnen ihr Land weg und gaben es den Rubenitern, den Gaditern und dem halben Stamm der Manassiter als Besitz. Achter, haltet euch genau an die Worte dieses Bundes, damit ihr bei allem, was ihr tut, Erfolg habt. Neunter, ihr steht heute alle vor dem Herrn, eurem Gott, eure Stammesführer, eure Stämme, eure Ältesten und Beamten, alle Männer Israels. Zehnter, auch eure Kinder und Frauen und die Fremden, die bei euch in eurem Lager sind, sowohl die Holzhacken als auch die Wasserholen, sind dabei. Elfter, ihr seid hier, um einen Bund mit dem Herrn, eurem Gott, zu schließen, einen Bund, den er heute mit einem Eid bestätigt. Zwölfter, er will euch heute zu seinem Volk machen, und er soll euer Gott werden, wie er es dir und deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob versprochen und geschworen hat. 13. Aber ich schließe diesen Bund und diese mit Eiden bestätigte Gemeinschaft nicht nur mit euch allein. 14. Sondern auch mit denen, die jetzt hier mit uns vor dem Herrn, unserem Gott, stehen, und mit denen, die heute nicht hier sind. 15. Ihr wisst ja selbst, wie wir in Ägypten wohnten und durch die Länder der Völker gezogen sind, durch die ihr gekommen seid. 16. Ihr habt ihre abscheulichen Götzenbilder aus Holz, Stein, Silber und Gold gesehen, die sie haben. 17. Es soll keinen Mann, keine Frau, keine Familie und keinen Stamm unter euch geben, dessen Herz sich heute vom Herrn, unserem Gott, abwendet, um andere Götter dieser Völker anzubeten. Es soll keine Wurzel unter euch sein, die giftige und bittere Früchte trägt. 18. Wenn jemand die Worte dieses Bundes hört, der mit einem Eid bestätigt wurde und sich selbst Gutes verspricht und denkt, mir wird nichts Schlimmes passieren, auch wenn ich meinem eigenen sturen Herzen folge. Das würde dazu führen, dass alles zerstört wird, sowohl das Bewässerte als auch das Trockene. 19. Einem solchen Menschen wird der Herr niemals verzeihen, sondern der Zorn und die Eifersucht des Herrn werden gegen ihn entbrennen. Der ganze Fluch, der in diesem Buch steht, wird auf ihn kommen, und der Herr wird seinen Namen von der Erde tilgen. 20. Einen solchen Stamm wird der Herr aus allen Stämmen Israels entfernen und ihn vernichten, genau wie es der Fluch des Bundes verlangt, der in diesem Gesetzbuch geschrieben steht. 21. Die zukünftigen Generationen, eure Kinder, die nach euch kommen, und die Fremden aus fernen Ländern werden sagen, wenn sie die Katastrophen und Krankheiten sehen, die der Herr über dieses Land gebracht hat, 22. Der Boden wird nur aus Schwefel, Salz und verbrannter Erde bestehen. Er kann nicht besät werden, und nichts wird darauf wachsen. Es wird eine Wüste sein, wie Sodom, Gomorra, Adma und Zeboim, die der Herr in seinem großen Zorn zerstört hat. 23. Jahr, alle Völker werden fragen, warum hat der Herr dieses Land so behandelt? Warum war sein Zorn so groß? 24. Mann wird antworten, weil sie den Bund nicht beachtet haben, den der Herr, der Gott ihrer Väter, mit ihnen geschlossen hat, als er sie aus Ägypten führte. 25. Und weil sie anderen Göttern gedient und sie angebetet haben, Göttern, die sie nicht kannten und die der Herr ihnen nicht gegeben hatte. 26. Deshalb wurde der Herr sehr zornig auf dieses Land, so dass er alle Flüche, die in diesem Buch stehen, darüber brachte. 27. Und der Herr riss sie in seinem Zorn und seiner großen Wut aus ihrem Land heraus und warf sie in ein anderes Land, wie man es heute noch sehen kann. 28. Was in der Zukunft verborgen ist, weiß nur der Herr, unser Gott. Aber was uns offenbart wurde, gilt für uns und unsere Kinder für immer, damit wir alle Worte dieses Gesetzes befolgen,